بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter mit der Erklärung von Sunan al-Tirmidhi und wir sind bei Kapitel 49 باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعن ابن عمر، الباب 50، وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة هي الجيران، والقلة التي يستقى فيها. قاله محمد بن إسحاق. قال أبو عيسى أي الترمذي: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحو من خمس قرب، من خمس قرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مر الحديث معنا أكثر من مرة، بئر بئر بضاعة، هذه بئر جارية، يعني الماء فيها جارية، يلقى فيها الحيض. انتبه، يلقى هنا ليس المعنى أن الناس تأتي وتلقي الحيض جواتها، لا، وإنما لما الناس ترمي الأوساخ فيأتي السيل، فالسيل يحمل هذه الأوساخ كلها إلى البئر عبر السيل. والنتن ولحوم الكلاب، يعني لما تموت الكلاب يأتي السيل، وباعتبار هي بئر معروف، إذا كانت البئر، شوف، إذا كانت البئر، يعني إذا في عندك ماء هكذا وعندك ماء هكذا، معروف إذا أتى الماء إلى هذا سينزل إلى هذا، فباعتبار هي جارية فيجري الماء إليها دائما إلى هذا البئر. قال: أنا توضأ، قيل أنا توضأ من هذا الماء، لأنهم الصحابة رضي الله عليهم لما رأوا أنه فيها نتن، وأكيد سيكون النتن كذلك على أطراف البئر، النجاسة ستكون على أطراف البئر، فقالوا: لما نخرج الماء، لما نخرج الماء إلى فوق أكيد سيكون فيها نجاسة، فهل يجوز أن نتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، ما معنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ هل كل ماء؟ هنا يا أخوة، هذا النوع من الكلام يخرج مخرج العام المخصوص. ما معنى العام المخصوص؟ هو صيغة عامة ولكن خاصة. كيف خاصة؟ يعني الماء الذي يبقى على طهارته طهوره، أما الماء الذي يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تصيبه فهذا لا يعتبر طهورا. ولكن الماء في أصله، إذن قاعدة، الماء في أصله طاهر، في أصله عفوا طاهر مطهر، هذا في أصله الماء. أما إذا دخل عليه شيء، على هذا الماء دخل، عندنا نوعان، إما نجس وإما طاهر. يعني إذا دخل على الماء الذي في أصله طاهر مطهر دخل عليه نجس أو طاهر، أما إذا دخل عليه الطاهر، انتبه، فغير صفاته فهذا طاهر ولكن لا يستخدم في الطهارة. مثل إذا وضعت مع هذا الماء عسل، عسل، العسل طاهر والماء طاهر، فهل لو صار الماء كله حلو عسل تتوظفي؟ أو ضع معه لبن، أو ضع معه ماء ورد. طب كيف الصابون؟ الصابون لا، لأنه الصابون أصله للطهارة يستخدم، فما في مشكلة. أما إذا دخل عليه نجسا فالمسألة نوعان، إما أن يغير أحد أوصافه فيصبح نجس، أو لا يغيرها فيبقى على طهوريته. وهذا قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يا أخوة في الماء، الماء نوعان، راكد وجاري. أما الماء الجاري فطهور لا ينجسه شيء مهما بلغت النجاسة. أما الماء الراكد فلو دخلت النجاسة فيه بحيث غيرت صفات الماء فهذا لا يستخدم. أما الحديث، حديث ابن عمر رضوان الله عليه، الماء في الفلاة من الأرض يعني في الصحراء، تأتي السباع تأكل تشرب منه وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ قلتين لم يحبل الخبث. قلتين تقريبا 500 لتر، هذا بأي صفة؟ قال أهل العلم أن هنا القلتين بمعنى الماء الكثير، لما يكون كثير. أما إذا كان الماء جاري فهذا ما في مشكلة، أما إذا كان قلتين فقالوا الكثير. فما معنى الكثير؟ قال بعضهم الكثير معناه إذا وضعت الماء هكذا وضربت يدك هنا، فإذا انتقلت موجة الماء إلى الطرف الآخر هذا قليل، أما إذا لم تنتقل هذا كثير. وقالوا الكثير هو القلتين، يعني كل ماء فوق القلتين اللي هي 500 لتر يعتبر ماء كثيرا. وأما قول الشافعي وأحمد وإسحاق إذا بلغ قلتين ولم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فهذا يبقى على طهوريته. لأنه شوف، إذا كان هذا الحجم القلتين هكذا القلتين، الآن هو طاهر، فلو أتيت بشيء جديد وأدخلته فيه صار أكثر من قلتين، ما صار قلتين. طيب فلو أتيت بشيء كثير بحيث هذا، يعني الماء إذا كان قلتين ولم يتغير أحد أو تتغير أحد صفاته بقي على الطهورية. أما إذا تغيرت وكان أكثر حتى لو من قلتين وتغيرت صفاته بنجس حدث فيه فهذا ما يستخدم. انتبه هنا النجاسة مهمة، لأنه الآن لو تذهب إلى ماء البحر، ماء البحر مالح، طعمه تغير، ماء البحر لونه تغير، وماء البحر رائحته تغير، ولكن هذا ليس بنجاسة. أو ماء النهر، أو ماء مثلا البركة الكبيرة من الماء. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا فيه أن الإنسان إذا ما كان يعلم أن الماء طاهر أو لا فيبقى على الأصل، والأصل طهورية الماء. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نونو صوتي شو نفسي سوي حديثة ونبقى إن ملفون أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، ودعاي مال فون ابن عمر رضوان الله عليهما. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسون نوين ومشيخت سيخت تسبيل تسون ياسن حديث من أبي سعيد الخدري زاكت der Prophet صلى الله عليه وسلم wurde gefragt: O Gesandter Allahs, dürfen wir das Wasser von dem Brunnen von Buda'a, Brunnen von Buda'a, das ist das Bad und das ist ein, ihr kennt mittlerweile Arabisch, deshalb könnt ihr das auch verstehen, denke ich. Dürfen wir Wasser nehmen von Buda'a? Und natürlich, Abu Sa'id erzählte, dass die Leute gesagt haben, und das ist ein Brunnen, es wird drinnen, oder man findet drinnen, Überreste von Al-Hayd, das bedeutet von dem Blut, oder von diesen, sage ich jetzt, von... bitte? Ja, aber das heißt nicht so. Das bedeutet, da findet man diese Reste von den Menstruation, Blutungs, sage ich jetzt, Stoffen, wenn die Frauen sich sauber machen und so weiter. Und man findet auch drinne Fleisch von Hunden, von verendeten Hunden. Und man findet drinne auch verdorbene Sachen. Das wird Schmutz einfach. Der Prophet sagte, das Wasser ist rein und nichts kann das Wasser verunreinigen. Das Wasser ist rein und nichts kann das Wasser verunreinigen. Kapitel 50 zu 50 war Klofikum. Ibn Umar sagte, ich hörte den Propheten sagen, als er gefragt worden ist nach dem Wasser, was in der Wüste ist. Und die Raubtiere und die Tiere, die trinken davon. Der Prophet sagte, wenn das Wasser die Menge von 2 Krügen erreicht, dann trägt dieses Wasser keine Unreinheit. Das heißt, wenn 2 Krügen, Krüge ist sozusagen wie Urne, und das ist große, und das tut Gefäß, ein großes Gefäß, und das ist ungefähr 5 Wassersäcke. 5 Wassersäcke von damals. Die sind ungefähr 500 bis 700 Liter. 2 Perlen ungefähr ist das. Perlen. Und das ist die Ansicht von Al-Shafi'i, Ahmed und Ishaq. Sie haben gesagt, wenn das Wasser die Menge von 2 Krügen erreicht, dann wird es niemals verunreinigt werden, außer dass sein Geruch und sein Geschmack geändert worden sind, wenn das geändert worden ist. Und jetzt erklären wir aber diese beiden Überlieferungen, was die bedeuten. Das habe ich auf Arabisch auch natürlich erklärt und jetzt nochmal. Barakallahu fikum, es gab einen Brunnen. Ein Brunnen. Hier ist Wasser. Passt auf bitte. Das heißt nicht, dass man direkt hier was geworfen hat drin. Nein. Sondern früher, erstmal, ihr kennt das Wetter und Klima von dem Gebiet von Medina und von Mekka, dass es Wüste, das hat nicht immer geregnet. Das wird, wenn das 2-3 Mal im Jahr regnet, dann ist gut. Und als es geregnet hat, es gab solche Täler und es gab in diesen Täler sage ich jetzt, wie Flüsse, aber diese Flüsse waren trocken. Und als es geregnet hat, dann wurde das ganze Wasser in Richtung natürlich tiefste Stelle, und das ist hier in diesem Zusammenhang Brunnen. Und dann kommt dieses Wasser hier rein. Und mit diesem Wasser werden zum Beispiel verendete Tiere Schmutz, unreine Substanzen, wie zum Beispiel diese Menstruation, Blutungen von Frauen und so weiter. Das kommt alles da in diesem Brunnen. Aber nicht vergessen, dieses Brunnen, das Wasser fließt, ja. Wir müssen unterscheiden zwischen fließendes Wasser und stilles Wasser. Als das passierte, dann haben sie gefragt, o Gesandter Allahs, dürfen wir dieses Wasser benutzen, trotz dass in diesem Wasser Schmutz und Unreinheiten dabei sind? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, das Wasser ist rein. Und nichts kann das Wasser verunreinigen. Das Wasser bleibt immer rein. Aber jetzt, nichts kann das Wasser verunreinigen. Ist das so allgemein? Diese Überlieferung ist eine Art Überlieferung in der Religion. Das kommt in eine Art allgemeiner, sage ich jetzt, Form, aber das ist normalerweise spezifische Form. Also man sollte das richtig verstehen. Man sollte das richtig verstehen. Das heißt, solange das Wasser fließt, dann bleibt das Wasser rein. Aber wenn das Wasser nicht fließt, was passiert? Und hier, Barakallahu fikum, erstmal Wasser. Wir haben zwei Arten. Entweder fließen oder still. Fließendes Wasser, egal was passiert, fließendes Wasser bleibt rein. Und reinigt auch. Also du kannst das hier, das Wasser an sich selbst ist rein, und du kannst das benutzen für die Reinheit. Jetzt, wenn das Wasser still ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten bei stillem Wasser. Entweder ist dieses Wasser mit, sage ich jetzt, Substanz, was rein ist, vermischt, oder mit Substanz, was unrein ist. Unrein. Jetzt, Barakallahu fikum, wenn das stille Wasser mit reinen Substanz vermischt wird, dann haben wir zwei Möglichkeiten nochmal. Dann haben wir zwei Möglichkeiten nochmal. Und zwar die Möglichkeit 1 ist, dass das Wasser, passt auf bitte, seine Eigenschaft als Wasser verloren hat. Was heißt das? Dieses Wasser, ich tue in diesem Wasser Milch. Du siehst das, siehst du das mehr als Wasser oder Milch? Dann wird Milch. Oder ich tue Honig. Oder ich tue Tee. Da hat das Wasser seine Eigenschaft als Wasser verloren. Deshalb, der bleibt rein, aber du darfst das nicht mehr für die Reinheit benutzen. Nicht mehr für Reinheit. Für Reinheit nicht mehr. Die Möglichkeit 2, der behält seine Eigenschaft. Zum Beispiel, ich tue ein bisschen Seife mit dem Wasser. Seife, der behält seine Eigenschaft als Reinheit, und du kannst das benutzen für die Reinheit, ist kein Problem. Ich tue ein bisschen von etwas, was die Eigenschaft des Wassers nicht ändert. Deshalb, du kannst das benutzen. Jetzt aber, unser Thema ist hier ja eigentlich. Wenn das stille Wasser mit unreinen Substanz vermischt wird, dann haben wir auch nochmal zwei Möglichkeiten. Passt auf. Verliert das Wasser eine Eigenschaft und die drei Eigenschaften des Wassers, die sind Farbe, Geruch und Farbe, Geruch und Geschmack. Verliert das Wasser eine Eigenschaft davon durch Vermischen des Wassers mit unreinen Substanz, dann barakallahu fikum, ist dieses Wasser unrein geworden. Du darfst das weder unrein, du darfst das weder benutzen für Waschung noch für was anderes. Behält das Wasser die Eigenschaften, die drei, das bleibt rein. Und du kannst das für die Reinheit benutzen. Das ist Barakallahu Fikum das Thema. Ich meine, das ist eine kleine Überlieferung, aber schaut mal, wie viel man erklären kann zu dieser Überlieferung. Und hier, Barakallahu Fikum, jetzt kommen wir zu unserem Hadith. Und zwar, der sagte, ja, das ist ein, erstmal ist dieser Brunnen Wasser, ist das still oder fließend? Ha? Das ist fließend, dann haben wir kein Problem. Das Wasser bleibt, auch wenn Unreinheit drin ist, dann bleibt rein. Und du kannst das benutzen. Das heißt nicht, dass man aktiv etwas drin schmeißt. Ha? Und dass man dort Barakallahu Fikum das schmutzig macht. Das ist nicht der Fall. Sondern das ist Barakallahu Fikum, weil das mit dem Wasser, mit der Seil, mit dieser fließende Wasser gekommen ist. Und jetzt das zweite, pass auf, das zweite ist von Ibn Umar radhiyallahu alayhi. Er sagte, es gibt in der Wüste so Wasser hier, in der Wüste Wasser. Und dann kommen Tiere, die trinken davon. Und die Tiere natürlich, die, es kann sein, dass es unrein ist und so weiter. Der Prophet sagte, wenn das Wasser zwei Krüge Menge ist, dann trägt keine Unreinheit. Was bedeutet zwei Krüge Menge? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, das bedeutet, wenn das Wasser viel ist. Was bedeutet viel? Was bedeutet viel? Die sagen zum Beispiel, wenn du die erste Seite auf Wasser schlägst, dann geht die Welle bis zur zweiten Seite, dann ist das nicht viel, das Wasser. Viel, haben sie gesagt, mehr als zwei Krüge. Die sind ungefähr 500 bis 750 Liter, wenn das Wasser so viel ist. Aber, wenn mit diesem Wasser eine Substanz vermischt wird, was die Eigenschaften des Wassers ändert, aber diese Substanz muss unbedingt unrein sein. Wenn das rein ist, ist kein Problem. Dann darfst du das Wasser nicht mehr benutzen. Das ist der Sinn dieser zwei Hadithe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das heißt, haben wir stilles Wasser, ist viel, mehr als zwei Krügen. Normalerweise trägt das keine Unreinheit, außer in einem Fall, dass die Eigenschaften des Wassers sich geändert haben. Und das ist die Aussage von Shafi'i und Ahmed und Ishaq ibn Rawin, radhiyallahu alayhi. Babu ma ja'a fi karahiyati al-bawl fi al-ma'i الراكد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ثم يتوضأ منه. يا أخوة، لا يجوز أصلا البول في الماء الراكد، لأنه لو كل واحد بال فيه واغتسل فيه من الجنابة ورمى فيه النجاسات، فهذا الماء الراكد يوما سيتحول إلى نجس. فذاك الماء الراكد ما يبال فيه ولا يتوضأ منه مع حال البول، يعني لما يفعل مثل هذا فانتبه لهذا. فلذلك قال كراهية، الكراهية عند بعض العلم عن حرام، والأصل هذه الصيغة هي للتحريم، الأصل الصيغة للتحريم، هذا في الباء الراكد. أما في الماء الجاري فما في شيء، في الماء الجاري ما في شيء، أما في الماء الراكد فلا يجوز. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل اون ارفنشت است ام ستيلن فاسا سو اورينيرن اورينيرن und dann das Wasser für Wudu zu benutzen. Es ist unerwünscht, dass man das macht. Und zwar Abu Huraira radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einer von euch darf nicht im stillen Wasser urinieren und darf nicht danach Wudu nehmen. Normalerweise die Form dieser Überlieferung ist, dass es Verbot eher als unerwünscht. Aber bei den Gelehrten, die sagen unerwünscht, damit sie nicht direkt sagen verboten. Und deshalb bei vielen Gelehrten, wenn sie sagen unerwünscht, die meinen verboten. Aber weil sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dann haben sie immer das ein bisschen sozusagen geschwächt, was sie gesagt haben, damit man nicht jetzt direkt sagt, haram. Was bedeutet das? Es gibt stilles Wasser, du darfst nicht drin urinieren, weil der Prophet verboten hat. Und du darfst nicht, nachdem du urinierst, das auch Wudu nehmen. Obwohl, du kannst Wudu nehmen vom stillen Wasser, aber du darfst nicht drin urinieren. Das ist die Sache. Das ist eine Situation, dass man uriniert und direkt Wudu nimmt. Da wird man natürlich, da wird man schlechtes Gewissen bekommen. Da denkt man, ach, vielleicht ist das Wasser, was ich genommen habe, gerade, es gibt Urin drin. Und deshalb, wenn du in einer Badewanne bist, Badewanne, du darfst nicht drin urinieren. Außer, dass das fließt, das Wasser fließt. Aber wenn das voll ist, dann darf man nicht, barakallahu fikum, machen, aufpassen. Die Überlieferung ist klar. Es gibt unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten noch dazu, aber das ist klar in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, machen. Und jetzt kommen wir zu 52. Bab ma ja'a fi ma'il bahri annahu tahur. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو عيسى وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمرو هو نار ولكن الصحيح الحديث بارك الله فيكم في هذا المعنى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن الحديث في قصة، شوف، قال نحن يكون معنا ماء قليل، يكون معنا ماء قليل، وإذا توضأنا من هذا الماء ما صار عندنا ماء نشربه، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو الحل ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فماء البحر طهور ويستخدم في الوضوء كيف ما كان، وأما الميتة التي فيه فهي جائزة، يعني حيوانات البحر التي تعيش فيه. وقد مر معنا هذا الحديث، بارك الله فيكم، أكثر من مرة، فما في داعي نرجع لكل المسائل التي فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كابيتل 52، دي اتسيلونج داس ميرس واسا غاين است. أبو هريرة رضي الله عليه زاكت: Ein Mann fragte den Propheten صلى الله عليه وسلم, O Gesandter Allahs, نركب البحر، das heißt, wir sind in den, auf den Schiffen, auf dem Meer, und wir haben wenig Wasser mit uns. Wenn wir dieses Wasser für Wudu benutzen, dann haben wir, bekommen wir Durst. Dürfen wir das Meereswasser benutzen für Wudu, für die Waschung? Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Das Meereswasser ist rein. Und das Verendete im Wasser, das Verendete, was von Tieren das Wasser sind, ist erlaubt. At-Tirmidhi sagte: Das ist die größte Mehrheit. Oder das ist die Ansicht von der größten Mehrheit der Sahaba, wie Abu Bakr und Umar und bin Abbas und andere. Und es wurde erzählt von einigen von Sahaba, wie Abdullah bin Umar und Ibn Amr, dass sie gesagt haben, es ist unerwünscht, das Meereswasser zu benutzen. Natürlich, das könnte man so verstehen, wenn man Wasser hat. Wenn man Wasser hat. Aber, barakallahu fikum, die Überlieferung ist klar. Von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, er sagte, huwa at-tahuru ma'uhu. Das Meereswasser ist rein und du kannst benutzen. Ja, weil einige sagen werden, okay, das Meereswasser hat einen anderen Geruch, andere Farbe und anderen Geschmack. Ja, trotzdem, aber das bleibt rein. Weil das Meereswasser ist so viel, dass nichts dieses Wasser verunreinigen kann. Wenn das Wasser zwei Krüge Menge ist, viel ist, und da trägt er keine Unreinheit, dann was denkst du über ein Meereswasser oder Ozean? Und alle Tiere, die im Wasser leben, Tiere, die im Wasser leben, das wird, die sind Wassertiere. Nicht jetzt Tiere, die im Wasser und am Land, sage ich jetzt, wie heißen die auf Deutsch? Diese, die leben auf Wasser, im Wasser und auch auf Land. Diese Art meine ich. Wie Reptilien? Ja, aber Reptilien, das ist was anderes. Amphibien, genau so ungefähr. Das ist wie Krokodile. Ja, die sind die Reptilien, die sind so. Die können auch auf dem am Land. Verstehst du? Das wäre etwas, was, bitte, etwas, was hauptsächlich im Meer lebt. Diese, die sind erlaubt. Aber alles andere nicht. Alles andere nicht. Das wird etwas, was im Wasser auch leben könnte. Leben könnte. Aber das ist nicht hauptsächlich Wassertier. Dann darf man nicht. Dann darf man nicht. Aber alle Tieres oder Meerestiere, die sind uns erlaubt. Das heißt, Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ist es erlaubt und mit Sicherheit, da kann man Wudu nehmen von diesem Wasser. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, tafadhal. Sheikh, stilles Wasser, wenn es mit einer unreinen Substanz vermischt wird, und alle